In der nicht indizierten Genesis wird von einer anderen Frau außer Eva die sichtbare Kameradin des Adam, wiederum eine Eva, gesprochen. Es ist Lilith. Wer war Lilith? Man sagt die Frau Luzifers. Vielleicht, wenn der wahre Name Adams Luzifer wäre. Platon nennt ihn Evenor. Es war auch Poseidon, der in Hyperborea vermählte, möglicherweise war es auch Atlas, vielleicht auch Irmin. In Spanien gibt es ein Dörfchen, das einen von Lilith abgeleiteten Namen hat und die Legende sagt, dass Lilith eine böse Frau ist, die alle Neugeborenen, die von einem Weib geboren wurden, tötet, wie es Medea mit den Söhnen des Jason gemacht hat. So könnte die Legende an ein hermetisches Ereignis erinnern, weil Lilith die Ehefrau wäre, die dem Helden hilft, seine eigene Unsterblichkeit zu gebären. Die unbewegliche Geliebte, die ewige Geliebte, die erste Kameradin des Luzifer. Deswegen tötet sie die fleischlichen Kinder wirklich. Dieses Thema wird von mir ausführlich dargestellt in der Analyse der La Doctrina de Amor de los Trovadores, die Lehre von Amor der Troubadoure, im letzten Teil dieses Werkes. Wer war die Lilith Hitlers des Führers? Diejenige meiner Einweihung musste wie ein Dieb in der Nacht erschienen sein, sich alles aneignend, was ich hatte. Der Meister hatte es mir vorausgesagt, und ich konnte zu dem Pfad der Unsterblichkeit zurückkehren, auf eine tiefgründige Weise in einem Erwachen der tönenden Wege, die sich kreuzen, wie Oma Caceres auch sagen würde. Die Magierfrau ist in Wirklichkeit die Walküre, die uns an irgendeinem Ort außerhalb dieses Universums den Pokal des Gral überreichen wird, bis zum Rande gefüllt mit dem Trank des ewigen Lebens. Wenn wir fähig waren, den Kampf der Helden auszufechten, zusammen mit dem Meister und dem Führer, mit dem wiederauferstandenen Gott, mit dem letzten Bataillon, mit seinem wilden Heer. Der Meister sagte nicht, wir werden uns nun konzentrieren, wir werden meditieren, wie es beim Yoga und in anderen Einweihungsschulen üblich ist. Er sagte, wir werden in den Kampf eintreten, was viel angemessener ist, denn kämpfen heißt in die innere Welt eingehen, um dadurch gegen Kräfte und Hindernisse zu kämpfen, die sich uns entgegenstellen, aber auch gegen unsere eigenen Schwächen und Ängste, mit dem eigenen Ich, mit unbekannten Strömungen und sogar mit Wesen anderer Welten. Eines Tages erzählte uns der Meister, dass er gesehen hätte, wie die Deutschen in England eingefallen sind, sich Londons bemächtigten, bis zum königlichen Schloss gekommen waren und den König gefangen genommen hätten. Sein Scharfblick war rein und wahr. In jener Zeit hatten Hitlers Kräfte Frankreich besiegt und standen am Ärmelkanal. Nach genauen Befehlen Hitlers hat man das englische Expeditionskorps nicht vernichtet und ihm erlaubt, aus Dünkirchen zu entkommen, um die englischen Inseln zu erreichen. Sehr oft muss ich an diese Vision meines Meisters zurückdenken, denn ich bin sicher, sie entspricht dem entscheidenden Punkt des großen Dramas, der Tragödie des Zweiten Weltkrieges. Was wäre geschehen, wenn Hitler England überfallen, es in einem Blitzkrieg besiegt und den König gefangen genommen hätte, seinen Bruder Edward VIII. Wieder auf den Thron eingesetzt, wie es sicher beschlossen war? Der sichtbare Konflikt wäre danach blitzartig beendet worden, wie auf dem Kontinent in Frankreich, Holland, Dänemark, Norwegen. Auch in einem Blitzkrieg. In derselben Besprechung, die wir bereits wiedergaben, bezieht sich Jung auf Hitler als Gefangener des Gottes des Sturmes, des Orkans, Wotans und auf die Swastika wie auf einen Wirbel unwiderstehlicher Energie. Wotan, der Gott des Windes. Deshalb wurden die Überfalltruppen des Nazismus Sturmabteilungen genannt, Truppen des Sturmes, des Orkans. Die militärischen Feldzüge Hitlers tragen alle das gleiche archetypische Merkmal, einen Orkan, einen Sturm. Er war der Schöpfer des Blitzkrieges. Man könnte auch Wotanskrieg dazu sagen. Es ist behauptet worden, dass die Engländer als Kenner der Jungschen Besprechungen, die vor dem Kriege veröffentlicht worden sind, ihn um Rat fragten, wie dieser Konflikt zu führen sei. Jung hätte dazu geraten, ihn so weit wie möglich in die Länge zu ziehen, denn Hitler könnte nur einen kurzen, orkanartigen Krieg gewinnen. Ein Orkan kann nicht endlos lange dauern und der Gott des Krieges, Wotan, ist zugleich der Gott des Orkans und des Windes. Wie es auch gewesen sein mag, die Invasion und der Sieg über England waren von denen aus dem Jenseits, die unsichtbaren Mächte, die das Schicksal leiteten, gestattet worden. Mein Meister hatte dies gesehen, nicht nur wie es geschehen konnte, sondern auch, wie es gewesen sein mag und wie es einst von Neuem sein wird in der ewigen Wiederkehr, in der akasischen Erinnerung im Register des astralen Lichtes. Als Hitler, der Führer, diese Wiederkehr nicht vollzog, als er dieses einzige Mal aus der Runde der Erinnerung und des Schicksals austrat, gab er damit dem arischen England innerhalb des ewigen Kreises eine letzte Gelegenheit. Und damit stürzte ein anderer Orkan der Ereignisse auf ihn herab, sich und sein Universum in eine unermessliche Tragödie einhüllend, mit aufeinanderfolgenden, unvermeidlichen Wirkungen der Art, dass der Wirbel sich ins Gegenteil kehrte, nach innen und zurück, ihn wie einen Strudel aufsaugend. Er konnte nichts anderes mehr tun, als anzunehmen und zu erfüllen. Aber in demselben Augenblick eröffnete sich ihm eine großartige Alternative, die einzige, die mit dem Bruch des verhängnisvollen Schicksalskreises und der ewigen Wiederkehr in Einklang zu bringen war. Die Niederlage des Wassermann-Äons, jenes Abgesandten des Demiurg. Wir sagten es im Buch »Das goldene Band«, dass Hitlers Krieg ein esoterischer, ein Einweihungskrieg war, entsprechend einer Weltanschauung, einer hermetischen Auffassung der Welt, gemäß der Richtung, die ihr die Bewegung der Swastika Levogira des Hitlerismus übertragen würde. In der ersten Ausgabe des Buches »Das goldene Band« erscheint dieses Swastika, sowie das Swastika Dextrogira, das das polarisierende Licht nach rechts sendet. Wahr ist jedoch, dass es das Hakenkreuz der Levogira ist. Es hängt viel von der Stellung des Beobachters ab, die er im Verhältnis zum Nordpol im äußeren Raum einnimmt. Jung wiederholt in seinem Interview mit dem Hearst International Cosmopolitan das abgegriffene Gerede, dass das von Hitler erwählte Hakenkreuz bösartig sei, weil es sich in Richtung des Unbewussten bewegt. Wir sahen bereits, dass dieser Ausdruck für alles gilt, sowohl für das Gute wie für das Böse, je nach Nutzen oder Vorteil. Es gibt weder ein gutes noch ein böses Hakenkreuz. Ein jedes zeigt eine andere geistige Tragödie an. Das Swastika Dextrogira ist das des Auszuges aus Hyperborea, das Levogira das der Wiederkehr.